das tut er gerne. Und der Can, so holt sie durch ihr Reich. Vom Gebirge bis zum Deich, sie rollt und rollt ganz ungeniert. Wie toll sie dabei noch regiert. Eine tolle Königin, bergab regiert sie ziemlich milde. Bergauf schickt sie auch manchmal wilde. Bergab geht ihr gewandt die Schöne. Bergauf sieht sie auch mal die Löhne. In der Stadt ist ihres Volk lieb und teuer.